Lektion 3, Hörtext 2. Wachen Sie auf, Mann. Nun, Herr Winzig, worüber wollen wir denn heute sprechen? Haben Sie etwas Aktuelles oder wieder Probleme im Beruf, die Angst vorm Chef und vor den Kollegen? Wir könnten auch noch einmal auf die schwierige Beziehung zu Ihrer Frau Mutter zurückkommen. Diese Entscheidung sollten Sie treffen. Sie sind ja der Experte. Aber mit Mama müsste wieder alles in Ordnung sein. Wir haben uns gestern Abend einmal so richtig ausgesprochen und alle Probleme gelöst. Jetzt mag sie mich wieder. Jetzt mag sie Sie wieder? Ah ja. Können Sie mir mehr darüber erzählen? Naja, ich habe ihr von Fräulein Sittsam erzählt. Sie wissen schon, die junge Dame aus dem Waschsalon, in die ich mich ein bisschen verliebt habe. Und ich habe Mama versprochen, Fräulein Sittsam einmal zum Tee zu uns nach Hause mitzubringen. Sie zum Tee mitbringen? Sie wollen wirklich, dass Ihre Frau Mutter Fräulein Sittsam kennenlernt? Das dürfte aber wieder Krach geben, wie damals bei Fräulein Scheu. Ja, wenn ich Fräulein Scheu damals nicht eingeladen hätte, wäre ich vielleicht heute mit ihr verheiratet. Das war wirklich nicht nett von Mama, so über mich zu sprechen und meine kleinen Fehler so zu übertreiben. Sehen Sie, Sie können Ihrer Mutter nicht trauen. Deshalb sollten Sie keinesfalls... Andererseits, wenn Mama nicht so böse gewesen wäre, wäre ich ihr nicht untreu geworden. Untreu? Wachen Sie auf, Mann. Sie sind der Sohn Ihrer Mutter, nicht Ihr Liebhaber. Dann wäre ich nicht in den Waschsalon gegangen. Und wenn ich nicht in den Waschsalon gegangen wäre, hätte ich Fräulein Sittsam nie kennengelernt. Ja, ja, der Waschsalon. Die Hemden selber waschen, allein und ohne Hilfe ihrer Mutter den Alltag organisieren, selbstständig werden, neue Menschen kennenlernen, Frauen kennenlernen. So sollten Sie weitermachen. Das ist der richtige Weg. Ja, ja, schon, da dürften Sie recht haben. Aber was soll ich machen? Ich will Mama doch nicht verlieren, also musste ich es ihr versprechen. Versprechen? Was mussten Sie ihr versprechen? Na ja, halt nicht mehr in den Waschsalon zu gehen. Sie darf jetzt meine Hemden wieder waschen. Ich glaube, das hat ihr wirklich gefehlt. Aber nur, wenn sie nett zu Fräulein Sittsam ist. Wirklich ganz besonders nett und freundlich. Das musste sie mir in die Hand versprechen. Aber, so geht das doch nicht. Sie müssen die Dinge realistisch sehen. Sie müssen sich von ihrer Mutter lösen, sonst... Einen Moment. Ja, was ist denn? Ich wollte doch nicht gestört werden. Oh, Mama, du bist es. Aber nein, kein Damenbesuch, ein Klient. Ja, Mama. Nein, ich habe es nicht vergessen. Ja, natürlich komme ich pünktlich zum Amt.